Tanz und die Grete tanzen herum und jauchzen vor lauter Freude. Der Peter steht so still und so stumm und ist so blass wie Kreide. Der Hans und die Grete sind Bräutigam und Braut und blitzen im Hochzeitgeschmeide. Der arme Peter die Nägel kaut und geht im Werkel verkleide. Der Peter spricht leise vor sich hin und schaut betrübet auf beide. Ach, wenn ich nicht gar zu vernünftig wär, ich täte mir was zu leide. Brust, da sitzt ein Weh, das will die Brust zersprengen. Und wo ich steh und wo ich geh, willst mich von hinnen drängen. Es treibt mich nach der Liebsten, nee, als könnt's die Grete heilen. Doch wenn ich dir ins Auge seh, muss ich von hinnen eilen. Ich steig hinaus des Berges Höhe. Dort ist man doch. Und wenn ich still dort oben steh, dann steh ich still und weine. Drum ist das Grab.